Lass uns viel Staub aufwirbeln. Vamos, vamos, Baby, wir spielen nach unseren Regeln. Polvo, Polvo, lass uns die Nacht durchfeiern. Komm schon, Baby, bist du mit dabei? Die Sonne strahlt wie Aperol, versinkt hinterm Infinity Pool am Strand von Porto Santo, wie auf nem Urlaubsfoto. Deine Augen leuchten wie Sterne, blicken verträumt in die Ferne. Marquez läuft im Radio, wir steigen ins Cabrio. Polvo, Polvo, lass uns viel Staub aufwirbeln. Vamos, vamos, Baby, wir spielen nach unseren Regeln. Polvo, Polvo, lass uns die Nacht durchfeiern. Komm schon, Baby, bist du mit dabei? Schaumparty im Charity Club, I love second im nächsten Pub. Wir ziehen durch die Straßen, wo wir uns fallen lassen. Deine Hände greifen nach meinen, hier am Strand sind wir alleine. Das Salz auf deinen Lippen lässt mich noch rausflippen. Polvo, Polvo, lass uns viel Staub aufwirbeln. Vamos, vamos, Baby, wir spielen nach unseren Regeln. Polvo, Polvo, lass uns die Nacht durchfeiern. Komm schon, Baby, bist du mit dabei? Desvelado, schlaflos mit dir. Die Nacht gehört dir und mir. Wir tanzen Samba am weißen Strand und versinken heiß im Sand. Polvo, Polvo, lass uns viel Staub aufwirbeln. Vamos, vamos, Baby, wir spielen nach unseren Regeln. Polvo, Polvo, lass uns die Nacht durchfeiern. Komm schon, Baby, bist du mit dabei?